Breitband, Medien und Meinungen. Heute mit Tim Wiese. Hallo Tim. Hallo Vera. Ja, und zwar stehen die Medien und Meinungen im Zeichen neuer oder renovierter Angebote im Netz. Und wir starten mit Facebook. Mark Zuckerberg hat eine neue Funktion vorgestellt, Graph Search. Was steckt genau dahinter? Ja, im Prinzip baut Facebook eine Suchmaschine ein. Und zwar eine, mit der man nicht in erster Linie das Netz durchforstet, sondern die freigegebenen Daten der Facebook-Nutzer. Das heißt, ich kann mir von der neuen Funktion dann zum Beispiel anzeigen lassen, wer von meinen Facebook-Freundinnen oder Freunden alles Single ist. Oder ich kriege raus, welches die favorisierten Kneipen der anderen, zum Beispiel in Dortmund, sind. Es gibt aber auch eine Verbindung zum übrigen Web, denn Facebook arbeitet mit der Microsoft-Suchmaschine Bing zusammen. Bing beantwortet dann die Fragen, die Facebook nicht aus dem eigenen Datenbestand klären kann. In diesem Zusammenhang und in dieser Zusammenarbeit sehen einige einen direkten Angriff auf Google. Eine Sicht, die Daniel Fürk vom Blog Social Secrets nicht teilt. Also zum einen ist es ja so, dass Microsoft immer noch sehr große Aktienpakete an Facebook hält. Das heißt, diese beiden Unternehmen haben schon seit vielen Jahren eng zusammengearbeitet. Die Bing-Suche ist ja auch jetzt schon Teil der Facebook-Suche, wenn auch nicht in dem Funktionsumfang, wie es dann mit der Graph Search möglich sein wird. Es wird vermutlich zum Großteil gar nicht so weit kommen, dass die Leute die Facebook Graph Search nutzen werden, um die Dinge zu suchen, die sie vorher mit Google gesucht haben. Zumindest sagt Mark Zuckerberg auch, dass es Facebook nicht um eine allumfassende Websuche ginge. Erstmal gibt es auch nur eine Beta-Version der neuen Funktion. Wann dann alle Graph Search im vollen Umfang nutzen können, das ist noch nicht raus. Vor Facebook war ja MySpace sehr angesagt. Wir erinnern uns dunkel daran. Seit dieser Woche nun aber greift MySpace wieder an. Ja, man kann sagen, es lebt noch. Oder aber auch die Mutti der sozialen Netzwerke hat sich nicht nur neue Kleider gekauft, sondern auch gleich mal general überholen lassen. Seit dieser Woche ist das neue MySpace im Netz. Einer, der in die Plattform investiert hat, ist übrigens Justin Timberlake. Und der begrüßt dann auch seit Dienstag die User auf der Seite. Nebenbei promotet er seine neue Single. Und das ist, worum es nach wie vor bei MySpace geht. Musik und Künstler sollen im Mittelpunkt stehen. Man kann sich mit ihnen connecten, so heißt das bei MySpace. Wie bei Twitter und Google Plus funktioniert das auch einseitig. Also muss nicht von demjenigen, mit dem ich mich connecte, erwidert oder akzeptiert werden. Videos gucken geht auch auf der Seite oder Radio hören. Aufregender als diese Feature, die man nun wirklich kennt, ist das Design. Große Bilder, Kacheloptik und man bewegt sich horizontal über die Seite, was man natürlich jetzt auch schon öfter gesehen hat. Alte Profile lassen sich allerdings bis auf Songs nicht in das neue MySpace importieren. Kontakte und Bilder, alles weg. Das neue MySpace also seit Dienstag im Netz. Wir werden sehen, ob das eine Erfolgsgeschichte wird. Und eine ganz neue Seite startet morgen, Tim. Und dahinter steckt ein alter Bekannter. Kim.com, auch bekannt als Kimble, früher bekannt als Kim Schmitz, startet morgen eine neue File-Sharing-Plattform. Nachdem ihn sein alter Dienst Mega Upload vor Gericht gebracht hat, versucht er jetzt mit der neuen Plattform sein Glück. Mega heißt die File-Sharing-Seite jetzt nur noch. Für die hat er in dieser Woche ordentlich geworben mit Eisbechern, erklärt sich vielleicht auch durch seine Figur. Der besondere Clou, in 10 Bechern war ein goldenes Ticket versteckt. Die Idee kennen wir ja so ähnlich aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Das Ticket öffnet den Findern in diesem Fall die Türen zu dem bescheidenen Millionenanwesen von Schmitz in Neuseeland. Bevor sein neuer Dienst morgen startet, hat Kim.com schon mal vorsorglich ein paar Tipps über Twitter abgesetzt, wie man generell Piraterie verhindere. Man müsse nämlich tolle Sachen entwickeln, diese einfach zugänglich und zu einem fairen Preis verkaufen. Sie müssten am gleichen Tag überall auf der Welt erscheinen und auf jedem Gerät laufen. Vielen Dank, Tim, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf breitband.deradio.de.